galant in der leeren Gasse ist der schwere Schritt der schweren Füße, die gehören einem einzelnen Schutzmann. Wenn der Mond so lange heruntergestarrt hat auf die launischen Wege dieser launischen Stadt, dass sein Lächeln ein Grinsen wird, dann geh ich zur Arbeit. Teuflische Liebe, leckere junge Liebe zum Verkauf. Liebe, die ist frisch und noch unverdorben. Liebe, die ist nur ein wenig angeschmutzt. Wer will kaufen? Wer will mein Angebot ausprobieren? Wer bezahlt den Preis für eine Reise ins Paradies? Teuflische Liebe, lasst die Dichter von Liebe pfeifen auf ihre kindische Art. Ich kenne jede Sorte Liebe viel, viel besser als sie. Wenn du willst die Ekstase der Liebe, ich habe erlebt die Mühle der Liebe, alte Liebe, neue Liebe, jede Liebe. Leckere junge Liebe zum Verkauf.